Ihr Hurensöhne, denkt ihr habt alles im Griff. Doch was auf der Straße passiert, das seht ihr nicht. Ihr verdient so viel Geld, doch anstatt zu helfen, guckt ihr nur zu und lasst uns kleine Leute verrecken, egal wen man will. Jeder von euch redet denselben Mist, nur leere Versprechen, aber es wird sich rächen. Ich schreibe es auf, was ihr alle nicht hören wollt. Ganz Deutschland hält sein Maul, Mann, ich frag mich, was das soll. Kleine Mädchen werden zum Betteln geschickt, ganz ehrlich, solche Menschen braucht unser Land nicht. Ihr habt Angst, mit der Faust auf den Tisch zu schlagen. Wie könnt ihr nur so eine Last auf euren Schultern tragen? So geht es schon seit Jahren, keiner will sich mal beklagen. Ich seh niemand auf den Straßen, keiner traut sich was zu sagen. Wacht jetzt auf und schreit mit mir raus, das hier ist nicht umsonst mein Kampf ohne Faust. Oh nein, wir sagen, es kann nicht wahr sein. Wir wissen es genau, egal welches Schwein an der Macht ist, es bleibt immer gleich. Mann, was soll der Scheiß? Oh nein, wir sagen, es kann nicht wahr sein. Wir wissen es genau, egal welches Schwein an der Macht ist, es bleibt immer gleich. Mann, was soll der Scheiß? So, und jetzt ist Schluss mit dem ganzen Scheiß auf dem Reichstag, weil sonst keiner mehr was zu beißen hat. Habt ihr euch gefragt, arm oder reich? Zieht mal den Vergleich, was denkt ihr euch dabei? Keinem wird geholfen, was die Arbeitslosen zahlen. Jeder beweist, aber ihr kommt immer an mit einem euren Job, bla bla, Hartz IV. Schämt ihr euch nicht, was muss noch passieren? Dass ihr alle merkt, so kann man nicht regieren. Mann, das ganze Land ist hochverschuldet und geht zugrunde. Ich bekomme auf euch so einen Hass, nur leere Versprechung, Mann. Euer Gelaber geht mir so auf den Sack, aber Hauptsache ihr schwimmt in Geld und wir zahlen drauf. Fickt euch, Mann, so geht das nicht, Frau Merkel, du Bitch. Oh nein, wir sagen, es kann nicht wahr sein. Wir wissen es genau, egal welches Schwein an der Macht ist, es bleibt immer gleich. Mann, was soll der Scheiß? Oh nein, wir sagen, es kann nicht wahr sein. Wir wissen es genau, egal welches Schwein an der Macht ist, es bleibt immer gleich. Mann, was soll der Scheiß?